Hören Sie nun Bastian Pastewka und Komplizen in Paul Temple und der Fall Gregory von Francis Durbridge. Eingerichtet von Leonard Koppelmann und Bastian Pastewka. Erster Teil. Geradeaus jetzt! Geradeaus, Sir! Geradeaus, oder Sie werden das Boot noch umkippen! Bei uns findet man nichts dabei, sein Boot so zu steuern. Es ist, wie sagt man in England, kinderleicht. Ja, aber wir sind nicht bei Ihnen in Norwegen. Wir sind in Seaburn. Geradeaus! Geradeaus! Jetzt halt! Hier ist das Netz. Und, Harcourt, haben wir etwas gefangen? Da ist etwas im Netz. Warten Sie, ich helfe Ihnen. Oh mein Gott! Was ist? Da ist etwas. Unten, im Zipfel des Netzes. Was? Was? Das ist. Aber das ist eine Hand. Es ist jemand im Netz. Das ist ein Mädchen. Los, Davis, packen Sie sie an der Hand. Lieber Gott. Das ist das Mädchen, über das die Zeitungen geschrieben haben. Diese Barbara Wallace? Ja, die Barbara Wallace, die verschwunden ist. Aber was macht sie in meinem Netz? Ach, wunderbar. Wunderbar, Kai Magnus und Alexis, wirklich hervorragend. Auch gut gerne, dafür nicht. Findest du, Bastian? Ja, nun, Inga. So fangen die Paul-Temple-Hörspiele immer an. Irgendwo wird zufällig eine kaputte Frauenleiche gefunden und los geht die wilde Fahrt. Ach, und zufällig kennen die beiden das tote Mädchen aus der Zeitung, also mit Namen? Das kann doch sein. Wird sie jetzt in der Pathologie obduziert? Nein, Janina, das kann ich ausschließen. Das Stück ist von 1946, da haben sie die angetöteten Leichen sofort verbuddelt. Moment, hast du nicht gesagt, das Skript ist von 1949? Pass auf. Aha. Das Hörspiel ist von 1946. Francis Durbridge schrieb Paul Temple and the Gregory Affair für die BBC. Das Stück wurde dort aufgenommen, gesendet und dann verloren. Ganz anders bei uns. 1949 wurde es übersetzt, aufgenommen, gesendet und ebenfalls verloren. Aber der deutsche Text ist erhalten geblieben, lieber Kai Magnus. Daher können wir das Stück zwar nicht hören, aber jetzt gemeinsam lesen. Also ich bin schon bei Pass auf ausgestiegen. Ob du noch mal kurz so, diese Sache mit... Hey, wie geht es weiter? Ich glaube, ich bin Sir Graham. Bastian? Du, Bastian, wen darf ich spielen? Das ist die richtige Einstellung. Janina, du bist die wichtigste Rolle im Stück. Die Frau von Paul Temple. Aha. Sie heißt Steve und ist stets an seiner Seite. Das ist doch ein Männername. Was? Okay, Bastian, und wen sprichst du? Ganz einfach. Regie, Musik. Ja, kommt sofort. Mein Name ist Temple. Paul Temple. Ich bin Kriminalschriftsteller und Privatdetektiv. Jung, clever, gut aussehend und stets zur Stelle, wenn das Böse die Straßen Londons unsicher macht. Ist ja unerträglich. Psst. Zusammen mit meiner reizenden Frau Steve löse ich die Fälle, bei denen mein Freund, der Scotland Yard-Chef Sir Graham Forbes, nicht weiterkommt. Es ist die Zeit, als London noch in Mono lebte, und sich die Verbrecher mit einer falschen Visitenkarte vorstellten, bevor sie ihre Opfer mit einem Halstuch niederstreckten oder einem vergifteten Dry Martini. Doch bei Morpheus, die wohl aufregendste Affäre, in die ich je geraten bin, ist sehr lange nicht erzählt worden. Und zwar bis heute. Paul Temple und der Fall Gregory, ein Hörspiel von Francis Durbridge mit der Musik von Hans Jönsson. Sie hören heute den ersten Teil des Hörspiels. Sir Graham, das ist nett, dass Sie mich wieder einmal besuchen. Möchten Sie gerne eine Tasse Tee oder ziehen Sie einen Whisky mit Soda vor? Gerade jetzt könnte ich ganz gut einen Whisky mit Soda brauchen, Temple. Gut. Leider hat unser Diener Charlie Ausgang. Wahrscheinlich ist er mit seiner Barrel wieder in so einem Rock'n'Roll-Schuppen. Ich mixe uns die Drinks eben selber. Und Ihre reizende Gattin Steve? Oh, die ist gerade in der Stadt auf der Suche nach einem neuen Hut. Zum Wohl. Zum Wohl. So. Jetzt geht's mir besser. Sir Graham, was hat Sie nun tatsächlich zu mir nach Hause geführt? Der Fall Wallace. Der Fall Wallace? Vor 5 Wochen, am Donnerstag, den 12. September, verschwand auf geheimnisvolle Weise ein Mädchen namens Barbara Wallace. Stand nicht in den Zeitungen, dass die Leiche von Barbara Wallace in Seaburn entdeckt wurde, und zwar von einem Norweger namens Peter Davis und einem Fischer? Ja, was aber besonders komisch war, 2 Tage nach ihrem Verschwinden erhielt ihr Bräutigam, Edward Day, per Einschreiben eine kleine Diamantenbrosche. Es war die Brosche, die Miss Wallace am Tag der Entführung getragen hatte. Bei der Brosche lag ein kleiner Zettel, worauf mit roter Tinte geschrieben stand, mit den besten Empfehlungen von Mr. Gregory. Mit den besten Empfehlungen von Mr. Gregory? Ja. Das war alles? Vor einer Woche besuchte ein Mädchen aus Coventry, eine Mildred Dawson, ihre Tante in London. Miss Dawson sollte am 15. wieder zurück sein. Das war vorgestern. Aber sie ist bisher nicht in Coventry angekommen. Heute Morgen wurde ihrem Vater ihr Armband zugeschickt. Das war so ein Kettchen mit Glücksanhängern, Sie kennen das sicher auch. Mhm. An dem Armband war ein Zettelchen befestigt. Sie können selber sehen, was draufsteht. Mit den besten Empfehlungen von Mr. Gregory. Sir Graham, sagen Sie, ist dieser Zettel und der, den Mr. Day erhielt, der einzige Grund zu Ihrer Annahme, dass diese beiden Fälle irgendwie zusammengehören? Nein. Nein, nicht nur, Tempel. Wissen Sie, wir haben ein Rezept für Barbara Wallace gefunden. Es ist anscheinend von einem Dr. Wiseman für Miss Wallace ausgestellt worden. Und weiter? Als wir heute Nachmittag die Wohnung von Miss Dawson in Coventry untersuchten, fand ich eine Flasche mit Medizin auf ihrem Frisiertisch und das dazugehörige Rezept, ausgestellt von diesem Dr. Wiseman. Dr. Wiseman. Tempel, Sie können sich sicher denken, weshalb ich heute Nachmittag zu Ihnen gekommen bin. Wenn ich nicht wüsste, dass dies eine ganz ernste Sache ist, eine verdammt ernste. Glauben Sie mir, ich wäre nicht... Ich möchte Ihnen gerne helfen, Sir Graham, aber Sie wissen ja, wie meine Frau darüber denkt. Ich weiß, Steve wird vielleicht nicht begeistert sein, aber wir müssen das Mädchen finden, Tempel. Wir müssen Mildred Dawson finden, ehe es zu spät ist. Steve und ich gehen heute Abend ins Theater. Auf dem Rückweg werde ich mit ihr darüber sprechen. Auf Ihre Überzeugungskraft, Tempel. Und Steve, mein Liebling, wie hat dir das Theaterstück gefallen? Ach, ich konnte mich gar nicht richtig konzentrieren. Ich musste die ganze Zeit an das arme, verschwundene Mädchen denken. Ja, die arme Mildred Dawson. Angenommen... Was? Angenommen, du würdest dich entschließen, an diesem Fall mitzuarbeiten. Paul, was... Ja? Was würdest du zuerst tun? Nun, ich würde nach Seaburn gehen und mich mit den beiden Männern, die Barbara Wallace aus dem Wasser gezogen haben, Bill Harkett und diesem Norweger, unterhalten. Oh, da sind wir schon. Die Einfahrt zu unserem Haus. Halt an. Oh. Was hast du denn? Da. Eine Handtasche, Steve. Im Gras neben unserem Tor. Gehört sie dir? Nein. Na, ich hole sie. Und? Was ist denn drin? Tja. Lippenstift, Spiegel, Taschentuch, Puder. Scheint alles zu sein. Oh, warte mal, da ist noch was. Ach, ein Bleistift und ein Heftchen Briefmarken. Wer es verloren hat, muss jedenfalls ganz nah am... Was hast du? Im Briefmarkenheftchen ist ein Name geschrieben. Das sieht so aus wie... Das ist aber merkwürdig, wie... Wie was? Tja, das heißt anscheinend Dr. Wiseman. Dr. Wiseman? Der Name auf den Rezepten? Ja. Na ja, komm, wir fahren erstmal den Wagen rein, Steve. Gut, ich mache die Garagentür auf. Fein, mein Liebling. Oh, Paul? Paul? Paul? Was ist los? Steve. Steve, was ist los? Paul, da ist jemand in der Garage. Was? Es ist ein Mädchen. Sieh doch, sie liegt auf dem Boden. Oh mein Gott. Steve, bleib stehen. Nun? Sie ist tot. Tot? Oh. Sie wurde erdrosselt. Oh, entsetzlich. Wer ist sie? Weißt du es? Ja. Es ist Mildred Dawson. Mr. Temple! Guten Abend, Mr. Temple. Guten Abend, gnädige Frau. Charlie! Hoffe, Sie hatten eine gute Fahrt. War jemand hier, seit wir weg waren, Charlie? Nein, ich habe niemand bemerkt. Aber da war gerade ein Telefonanruf für Sie. Was? Ja, ich glaube, der Kerl war nicht ganz normal. Was meinst du damit? Nun, ich nahm den Hörer, da sagte jemand, ist das Bramley 985? Ich sagte ja. Und dann sagte er, ich habe Mr. Temple etwas mitzuteilen. Es ist sehr wichtig. Und dann sagte er es mir. Ja, nun! Das ist es ja. Die Mitteilung machte keinen Sinn. Wieso? Der Kerl sagte nur ein paar Worte und hängte dann ein. Was sagte er denn? Okay, er sagte, richten Sie Mr. Temple meine besten Empfehlungen aus. Mein Name ist Gregory. Wow, Alex ist dein Charlie ist wunderbar. Du klingst genau wie damals Herbert Henyes in den klassischen Tempel-Hörspielen ab 1951. Respekt, wirklich. Kai Magnus, auch Kurt Leek, der wahre Sir Graham, wäre von dir begeistert gewesen. Ich bin der Beschenkte. Übrigens, Kurt Leek sprach in allen erhaltenen 11 Tempel-Hörspielen den Sir Graham Forbes. Selbst im Fall Genf von 1966, wo Sir Graham gar nicht auftauchte. Bastian, es gibt viel Traurigkeit in deinem Leben. Ja, das stimmt. Bastian? Steve? Janina? Oh mein Gott. Ist dir aufgefallen, dass Inga im Vergleich zu uns anderen bislang noch, sagen wir, recht unterbeschäftigt ist. Ich hab alles im Griff. Das ändert sich jetzt. Ja, ich komme ja gleich. Da träumst du von. So, Diane, zwei Whisky und für die Dame ein Dry Martini. Siehst du, Janina? Psst. Oh, vielen Dank. Sagen Sie, Davis. Ja, Mr. Temple. Als Sie und Ihr Freund Harkett das Netz an Bord holten, wussten Sie da, dass die Tote Barbara Wallace war? Nein. Nein, ich hatte nicht die leiseste Ahnung, wer das sein konnte. Aber Harcourt erkannte sie. Er erkannte sie sofort. So. Wie lange sind Sie noch hier in Seaburn? Oh, vielleicht noch 2 oder 3 Wochen. Gewöhnlich bleibe ich um diese Jahreszeit 1 Monat hier. Verstehe. Tja, ich hatte gehofft, Bill Harcourt wäre heute Abend auch mit Ihnen hergekommen. Ich hatte ihn benachrichtigt, aber augenscheinlich muss ich ihm wohl selbst einen Besuch abstatten. Ich glaube, der gute Harcourt beantwortet nicht gerne Fragen. Und das musste er doch in letzter Zeit reichlich. Sie werden es ein bisschen schwer mit ihm haben, Mr. Temple. Er wurde ziemlich grob neulich bei dem Kerl. Neulich? Bei dem Kerl? Ja, der Mann, der von Whitby kam. Mr. Day. Mr. Edward Day? Der Verlobte von Barbara Wallace? Ja, er wollte unbedingt wissen, was wollte er wissen, Mr. Davis? Nun, er wollte wissen, was passiert war, als wir die Leiche gefunden hatten. Fahr lieber etwas langsamer, Steve. Die Straße ist schrecklich ausgefahren. Es geht ganz gut so, Liebling. Wie weit, sagte Davis, ist es bis zu dem Haus von Harcourt? Er meinte ungefähr 4 Meilen. Ja, wir sind aber doch sicher schon 4 Meilen gefahren. Ich möchte nur wissen, ob wir auf der richtigen Straße sind. Ich weiß auch nicht. Er sagte doch was von einer Brücke und einem Wasserfall. Aber ich habe weder das eine noch das andere gesehen. Langsam, Steve! Oh. Mein Gott, was für eine Straße. Ich glaube, das Auto dahinter uns hat es sehr eilig. Hier ist es zu eng zum Überholen, da muss er sich leider gedulden. Was blendet der denn so? Fahr langsam, Steve, da kommt die Brücke. Steve, um Gottes Willen, pass auf! Was ist denn los? Er versucht vorbeizufahren. Aber er kann doch hier nicht vorbei. Bei Morpheus, er macht es absichtlich. Er drängt uns an die Seite. Halt an, Steve, um Himmels Willen, lass ihn nicht an den Rand drängen. Steve! Ich kann den Wagen nicht mehr halten. Paul. Steve! Paul, ich kann ihn nicht halten. Oh mein Gott! Paul, wir fallen! Ah. Wir fallen von der Brücke! Alles in Ordnung bei dir? Ja, wir haben wohl noch Glück gehabt. Aber was sollen wir jetzt tun? Ja, das Beste ist, wir versuchen ins Dorf zurückzugehen. Ja. Harcourt aufzusuchen macht jetzt keinen Sinn mehr. Nein. Komm, gib mir deine Hand, Steve. Ja. Wir gehen zur Straße. Dann können wir... Oh. Was ist los? Da kommt ein Auto. Los, die Böschung hoch. Okay. Oh, Liebling. Komm, Schatz. Nicht so schnell. Aber das ist vielleicht unsere einzige Chance, noch von hier wegzukommen. Stopp! Stopp! Halt! Anhalten! Oh, hello. Entschuldigen Sie bitte, dass wir Sie anhalten. Ach, was ist denn los? Ja, wir... Das heißt... Sagen Sie mal, Sie sehen ein bisschen durchnässt aus. Wir hatten leider einen Unfall. Unser Wagen fiel von der Brücke und... Ist jemand verletzt? Nein, glücklicherweise nicht. Wir haben einen ziemlichen Schock bekommen, aber ich glaube, es ist alles in Ordnung. Von der Brücke gefallen? Meine Güte, ich dachte, so etwas käme höchstens im Film vor. Nun, augenscheinlich kommt es auch im Leben vor. Ich wollte Sie fragen, ob Sie uns wohl nach Seaburn mitnehmen würden. Aber sicher. Ich bin sogar gerade auf dem Weg dahin. Was ist? Sie heißt nicht zufällig Temple? Aber ja. Nein, das ist doch... Also, das nenne ich aber mal Zufall. Ich bin gerade auf dem Weg zu Ihnen, Mr. Temple. Zu mir? Ja. Vielleicht sollte ich mich erst mal vorstellen. Mein Name ist Wiseman. Dr. Wiseman. Mensch, Paul Temple scheint sein Handwerk bei Kommissar Zufall gelernt zu haben. Ja, und den spreche ich übrigens auch. Das ist hier ein bisschen weiter hinten. Warte mal, ja, genau. Du bist alle Rollen, die nicht auftauchen. Warum müssen wir eigentlich alle mehrere Rollen spielen? Ja, weil wir die Begabtesten sind. Die Begabtesten? Ja, und in deinem Fall, Kai Magnus, die Günstigsten. Wieso? Ich kriege doch kein Geld dafür. Bastian hat mir gesagt, es geht um die gute Sache. Ja, und wann kommt die? Freunde, also. Früher waren Durbridge-Hörspiele 10 Folgen lang und dauerten mindestens 6 Stunden. In jeder Folge gab es 40 Schauspieler und das Kölner Tanz- und Unterhaltungsorchester. Doch das ist 70 Jahre her. Inzwischen gibt es Fernsehen und dieses Internet, von dem man jetzt so viel liest. Da ist das Genre Hörspiel natürlich längst hinten übergefallen. Wir können also froh sein, dass der Sender überhaupt noch Geld für 4 Top-Schauspieler und Kai Magnus ausgeben kann. Das ist auch wieder wahr. Und deshalb hast du, liebe Janina, vollkommen recht. Aha. Es ist eine gute Sache. Und um die muss es uns allen gehen. So, ich schlage vor, wir machen weiter und gehen ins Wirtshaus Seaburn. Inga, du gibst bitte wieder Dr. Wiseman. Und Musik. Was für ein Schleimer. Jetzt sag mal ernsthaft, ihr kriegt Geld dafür? Psst, ruhig jetzt. Sie sehen schon entschieden besser aus, Mr. Temple. Ich war froh, aus dem nassen Anzug zu kommen. Aber meine Frau müssen Sie bitte entschuldigen, Frau Doktor. Sie ist noch etwas mitgenommen und hat sich hingelegt. Natürlich. Ich habe mir erlaubt, für Sie einen Whisky Soda zu bestellen. Ich hoffe, es ist Ihnen recht. Alles, was der Doktor verordnet. Nun, Dr. Wiseman, Sie sagten, Sie wollten zu mir. Mr. Temple, als ich Ihnen heute Abend meinen Namen nannte, waren Sie ganz offensichtlich überrascht. Warum? Haben Sie meinen Namen vorher schon mal irgendwo gehört? Ja. Wo? Sie haben meine Frage noch nicht beantwortet, Frau Doktor. Warum wollten Sie mich besuchen? Weil ich mir den Kopf über etwas zerbreche, Mr. Temple. Und das wäre? Vor ungefähr 6 Wochen wurde ich von einem Mädchen, das sich Barbara Wallace nannte, angerufen. Sie sagte mir, sie litte seit einiger Zeit an starken Kopfschmerzen und Depressionen. Und weiter? Ungefähr 3 Wochen später las ich in der Zeitung, dass eine Barbara Wallace auf rätselhafte Weise verschwunden ist. In der Zeitung war auch ein Bild von ihr zusammen mit ihrem Bräutigam Edward Day. Und? Das Mädchen, das ich in meiner Wohnung an dem Nachmittag untersucht hatte, war nicht das abgebildete Mädchen, war ganz bestimmt nicht die Barbara Wallace. Aber warum sollte sich irgendjemand als Barbara Wallace ausgeben, sich untersuchen lassen? Ich weiß es ja auch nicht, Mr. Temple. Mhm. Vor ungefähr 10 Tagen dann wurde ich angerufen und dringend zu einer Kranken nach Hampstead gebeten. Es handelte sich um ein Mädchen, das unmittelbar vor einem Nervenzusammenbruch stand. Sie sagte, sie wäre gerade nach London gezogen und ihr Name sei Mildred Dawson. Mildred Dawson? Ja. Ich gab ihr ein Beruhigungsmittel und versprach, wiederzukommen. Am nächsten Morgen aber, als ich wieder vorsprechen wollte, ja? War das Haus verlassen und vollkommen leer. Keine Menschenseele mehr da. Ich habe das Mädchen nie wieder gesehen. Aber gestern Abend sah ich in der Zeitung eine Aufnahme von dem Mädchen, das Sie in Ihrer Garage gefunden haben. Von Mildred Dawson. Und? Das war nicht das Mädchen, das ich gesehen habe. Das war nicht das Mädchen, das ich in Hampstead besucht habe, Mr. Temple. Sind Sie ganz sicher? Vollkommen. Und gestern Morgen nun kam ein Mädchen zu mir. Sie sagte, sie hieße Virginia von Cleve. Virginia von Cleve? Ja. Sie sagte, sie wäre etwas beunruhigt, weil sie immer dicker würde. Und ich wäre ihr von einem Bekannten von mir, Dr. Claiborne, empfohlen worden. Ich untersuchte sie wie üblich, gab ihr ein paar Tabletten, verschrieb ihr eine Diät und dachte dann nicht mehr weiter daran. Aber zufällig treffe ich nun heute Nachmittag Dr. Claiborne und im Gespräch kam ich auf Miss Van Cleef und dankte ihm für die Überweisung. Er aber kannte das Mädchen gar nicht, hatte nie von ihr gehört. Ich fahre zur angegebenen Adresse, rufe unter ihrer Telefonnummer an. Sie waren beide fingiert. So? Und nun habe ich das scheußliche Gefühl, dass das, was der richtigen Barbara Wallace und der richtigen Mildred Dawson passiert ist, früher oder später auch... Auch der richtigen Virginia von Cleve passiert. Ganz genau. Mr. Temple, Sie werden ein Telefon verlangen. Ich komme sofort. Entschuldigen Sie bitte, Frau Doktor. Ich wollte ohnehin gerade aufbrechen, Mr. Temple. Schade. Aber danke für den Hinweis. Ich werde mit Sir Graham Forbes von Scotland Yard darüber sprechen. Gute Nacht. Ja, danke. Und gute Nacht. Hallo? Oh, hallo, Mr. Temple. Ja? Hier ist Davis, Peter Davis. Oh, hallo, Davis. Ich habe gerade von Ihrem Unfall gehört. Wie geht es Ihnen? Danke, gut. Und Ihre Frau? Ja, sie ist ein bisschen durchgerüttelt worden. Wir bleiben über Nacht im Gasthof. Morgen ist sie sicher wieder in Ordnung. Vor 10 Minuten bin ich über die Brücke gefahren. Ich bekam ja einen Schlag, als ich Ihre Wagen da liegen sah. Wie ist das denn passiert? Ist ein Reifen geplatzt? Nun, so etwas Ähnliches. Mr. Temple, waren Sie übrigens bei Bill Harcourt? Nein, wir waren gerade auf dem Weg zu ihm, als der Unfall passierte. So. Wir werden es morgen früh nochmal probieren, wenn ich ein Auto bekommen kann. Ich würde Ihnen ja meines leihen, Mr. Temple, aber ich muss morgen früh nach London zurück. So? Ja. Das kommt aber plötzlich, oder nicht? Ich habe da eine wichtige Sache, um die ich mich kümmern muss. Übrigens, wenn Sie mich in London erreichen wollen, meine Nummer ist Primrose 1907. Primrose 1907. Ja, danke schön, Mr. Davis. Auf Wiederhören. Möchtest du noch etwas Kaffee, Schatz? Ich möchte noch etwas Toast. Köstlich. Entschuldigen Sie bitte, dass ich Sie beim Frühstück störe, Mr. Temple, aber... Bitte? Wir kennen uns zwar noch nicht. Mein Name ist... Mr. Edward Day, nicht wahr? Ja. Ja, ich dachte mir, dass Sie es sind. Darf ich Ihnen meine Frau vorstellen? Guten Tag, Mrs. Temple. Guten Tag. Ich weiß, es ist schrecklich unhöflich, Sie so einfach zu überfallen, aber ich muss nach London zurück und musste Sie unbedingt vorher sprechen, Mr. Temple. Sie wissen wohl, weshalb ich nach Seaburn gekommen bin, nicht wahr? Ich kann es mir denken. Sie wollen herausfinden... Ich wollte herausfinden, wer meine Braut, Barbara Wallace, so brutal, so sadistisch erwürgt hat. Und dann... Oh, entschuldigen Sie. Entschuldigen Sie bitte, Mrs. Temple. Und, konnten Sie etwas herausfinden, Mr. Day? Nein, leider bin ich als Amateurdetektiv ein ziemlicher Reinfall. Aber etwas Interessantes fand ich doch, Mr. Temple. Und darum wollte ich Sie sprechen. Nun? Als ich von Ihrem Unfall hörte, fing ich an zu überlegen. Sie waren auf dem Weg zu Mr. Harcourt gestern, nicht wahr, Mr. Temple? Woher wissen Sie das? Ich habe selber Harcourt aufgesucht vor 2 oder 3 Tagen. Wissen Sie, was mir passiert ist, Mr. Temple? Nein. Ich fuhr in meinem Wagen. Als ich an die Brücke kam, die Brücke, auf der Sie gestern den Unfall hatten, hörte ich ein anderes Auto näher kommen. Plötzlich versuchte es, meinen Wagen von der Straße zu drücken und... Das ist ja genau, was uns passiert ist. Glücklicherweise konnte ich noch bremsen, sonst hätte er mich direkt von der Brücke gestoßen. Haben Sie das Auto gesehen, Mr. Day? Das Auto habe ich gut gesehen und mir auch die Nummer gemerkt. Aber den Fahrer konnte ich nicht erkennen. Wie lautete die Nummer? GKC 973. Und Sie glauben, dass das offensichtlich ein Versuch war, Sie von einem Besuch bei Harcourt abzuhalten? Bestimmt. Und ich glaube, gestern der Anschlag auf Sie geschah aus demselben Grund. Ja, ich muss sagen, das ist auch eine Theorie, Mr. Day. Ja, aber Bill Harcourt kann doch bestimmt nichts über diese Sache wissen. Er ist doch schließlich nur ein alter Fischer, der zufällig die Leiche gefunden hat. Ich an Ihrer Stelle wäre da nicht so sicher, Mrs. Temple. Haben Sie mit Harcourt gesprochen? Ja, ich war bei. Er war ärgerlich und schlecht gelaunt. Ich bekam leider nicht viel aus ihm heraus. Leider. Ich wünschte fast, Sie würden zu ihm hingehen und ihn mal so richtig in die Zange nehmen, Mr. Temple. Leider ist das nicht meine Art, Mr. Day. Aber ich will tun, was ich kann. Ich bin erledigt. Schatz, ich kann keinen Schritt mehr tun. Oh, Steve, wir sind ja fast da. Komm weiter, es ist nicht mehr weit. Da vorne ist schon Harcourts Hütte. Was war das? Das war ein Revolverschuss. Er kam aus der Hütte. Aber Paul... Warte hier, Steve. Was ist los? Paul, was ist passiert? Harcourt, er ist tot. Tot? Ja. Ich... Nein, nein, nein, geh nicht hinein, Steve. Ich will nicht, dass du ihn siehst. Was ist passiert? Tja, der Schuss ging in den Kopf. Er muss Selbstmord begangen haben. Und dieser Zettel lag auf dem Tisch direkt neben der Leiche. Was steht darauf? Mit den besten Empfehlungen von Mr. Gregory. Wie viele Seiten sind es eigentlich noch? Aufregend, was? Mann, Mann, Mann. Ich habe ja gesagt, das ist eine Knallergeschichte. Hat dieser Francis Durbridge auch wirklich genug Personen im Skript? Ja, schön verwirrend, nicht wahr? Also ich kenne keinen Norweger, der Peter Davis heißt. Ich kenne keinen, der so klingt. Ein gutes Stichwort, hochverehrte Inga. Ich habe da eine hübsche Überraschung für euch. Der NWDR und die BBC haben ihr Gregory-Hörspiel damals zwar verloren, aber rein zufällig gibt es eine erhaltene Version aus Norwegen. Nein, kaum zu glauben. Und die ist sogar komplett. Pearl Temple Gregory-Saken von 1950. Denn dass Peter Davis Norweger ist, hat in unserem Hörspiel keinerlei Bedeutung. Aber die Norweger dachten sich damals, hurra, es gibt ein Hörspiel der BBC mit einem Norweger drin, das wollen wir auch haben. Hört mal. Mhm. Wann geht man zu? Psst, ruhig. Wahnsinn. Stellt euch das vor. Nur den Norwegern haben wir zu verdanken, dass der Fall Gregory noch existiert, obwohl die gar nicht in der EU sind. Ich sage danke, Norwegen. Sag mal, hat sich dieser tote Harcourt eigentlich durch Selbstmord wirklich selbst umgebracht? Das ist eine sehr gute Frage, Kai Magnus. Siehst du? Sehr gut. Die gleiche Situation gibt es nämlich auch im Hörspiel Paul Temple und der Fall Spencer von 1959. Nein. Ja, da erreichen Paul und Steve auch ein einsames Haus, ein Schussfeld, sie rennen rein und drinnen liegt ein totes Mädchen mit Pistole an der Schläfe. Daneben ein Zettel mit den besten Empfehlungen von Mr. Spencer. So, pass auf. Später kommt raus, das Mädchen wurde lange vorher ermordet. Der Schuss kam von einer Schallplatte auf einem versteckten Plattenspieler. Spencer erschießt das Mädchen, legt ihr die Pistole an die Schläfe, macht die Platte an und verschwindet, weil er weiß, dass Paul und Steve exakt in dem Moment zum Haus kommen, wenn auf der ansonsten leeren Platte der Schuss ertönt. Wahnsinn, oder? Darauf muss man doch erstmal kommen. Ja, und warum schreibt der Mörder dann diese Empfehlungskarte? Das macht doch den ganzen Selbstmordplan zunichte. Ja gut, das ist klar. Das macht er, weiter. Er weiß gar nicht, wovon er spricht, der spinnt. Wir sind schon lange verloren. Also, ich kenne einen Norweger, der Peter Davis heißt. Ist ruhig. Das verstehe ich nicht, Temple. Verdammt nochmal, das verstehe ich nicht. Ich bin ja gerne bereit zu glauben, dass Harcourt Selbstmord begangen hat. Tatsächlich gibt es, soweit ich feststellen kann, keine andere mögliche Erklärung. Aber der springende Punkt ist, wenn Harcourt Selbstmord begangen hat, wer legte dann den Zettel auf den Tisch? Wer hat den Zettel geschrieben? Nun, ich bin der... Entschuldigen Sie bitte. Was denn? Aber da ist ein Herr, der möchte Sir Graham sprechen. Wer ist es, Sergeant? Murdo heißt er. Sir Donald Murdo. Er wollte wissen, ob Sie den Fall Wallace bearbeiten. Gut, bitten Sie ihn herein, Johnson. Jawohl, Sir. Bitteschön. Hier herein, Sir. Danke sehr, ja. Ich kriege immer die Traumrollen. Wann geht mein Zug? Ist ruhig. Wenn Sie mich einen Augenblick anhören können, Sir Graham, möchte ich... Sie können sprechen, Sir Donald. Das ist Mr. Temple. Sie haben sicher schon Sir von... Sir Graham, ich möchte darauf hinweisen, dass es sich um eine ganz vertrauliche Angelegenheit handelt. Sehr vertraulich. Und unter keinen Umständen werde ich... Ich schlage vor, Sie beruhigen sich erst einmal, Sir Donald, und erzählen uns dann ganz genau, was Sie möchten. Also, ich weiß eigentlich nicht, wo ich anfangen soll. Das heißt... Ich weiß es schon. Ich möchte nur nicht, dass Sie den Stock am falschen Ende packen, wie man so sagt, ja. Wir haben verstanden. Weiter. Weiter. Ja, vergangenen Sonntag kam ich von Glasgow nach London und nahm ein Zimmer. Nahm zwei Zimmer im Royal Astoria Hotel. Mit mir kam eine Bekannte, eine junge Dame. Und wir wollten bis Ende dieser Woche im Hotel wohnen. Bitte, bitte, denken Sie jetzt nichts Falsches, meine Herren. Das Ganze ist eine rein platonische Angelegenheit. Wir haben verstanden. Ja. Etwas anderes würde Ihre Frau ja auch gar nicht dulden. Wie meinen? Na, Sie tragen einen Ehering. Also, am Abend waren wir gemeinsam auf einem Drink im Brasil. Ich wollte ihr nur den Besitzer vorstellen, ein alter Freund. Egal. Jedenfalls sagte meine Bekannte da, dass sie am nächsten Morgen eine Verabredung in einem Konfektionsladen in der New Bond Street hätte und wir uns erst anschließend zum Lunch im Hotel Ritz treffen könnten. Naja, und da war ich um 12:45. Um 3:15 war immer noch nichts von meiner Bekannten zu sehen. Darüber war ich ziemlich ärgerlich. Also machte ich mich auf und ging zu dem Konfektionsgeschäft. Weiter? Die Dame in dem Laden sagte mir, dass meine Bekannte überhaupt nicht dort gewesen sei, dass sie gar nicht zu der Verabredung gekommen ist. Zuerst wusste ich nicht, was ich tun sollte, aber dann entschloss ich mich, ins Hotel zurückzugehen. In meinem Zimmer fand ich dann diese kleine Schachtel. Darin lag ein Perlenohrring und hier diese Karte. Warte, Mr. Gregory. Warte? Das ist alles? Alles, Sir. Und wollen Sie uns bitte noch den Namen Ihrer Bekannten verraten, Sir Donald? Van Cleef. Virginia Van Cleef. Tja, was halten Sie von dieser Geschichte, Temple? Nun, wenn das stimmt, was Sir Donald Murdo uns da eben erzählt hat, dann ist unser Freund Mr. Gregory jedenfalls kein Geist. Glauben Sie, dass er Murdo erpressen will? Das liegt ziemlich nahe. Allerdings glaube ich, dass... Entschuldigen Sie bitte. Hello, am Apparat? Sergeant Bennett. Ja, Sergeant Bennett. Ja, ja, ich höre Sergeant Bennett. So. Oh, das ist interessant. Ja, Mr. Temple ist zufällig gerade hier. Ich will es ihm sagen. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Ah, ja, ist gut, Sergeant Bennett. Danke, Sergeant Bennett. Auf Wiedersehen. Das war Sergeant Bennett. Das ist doch ein komischer Zufall. Sie erinnern sich doch an das Auto, das Edward Day von der Brücke stoßen wollte. Ja. Ich habe gerade den Eigentümer feststellen lassen. Das Auto gehört anscheinend einem gewissen Charles Sola. Charles Sola? Das ist doch der Besitzer dieses Nachtclubs Brasil. Was in aller Welt ist das? Lieber Alexis, das ist der wichtigste Schauplatz in allen Paul-Temple-Hörspielen, der schummrige Nachtclub. Entweder gibt es hier einen Mord auf der Tanzfläche, vertauschte Koffer an der Garderobe oder ölige Eintänzer namens Johnny Tico. Herrlich. Wetten, ich bin wieder eine schabrackige Kellnerin? Im Gegenteil, Fräulein Miesepriem, du bist ein schabrackiger Kellner. Bastian wird hier auch gesungen. Alles, was du willst, Janina. Oh, ich liebe Musik. Darf ich mitsingen? Nun gut, du musst sogar. 1, 2, 3. Am Zuckerhut, da geht's den Senioritas gut, weil jedermann im Samba-Schnitt sein Herz so schnell verliert. Die Flöten flöten und wecken so viel Sympathie, als ob der erste Samba-Schnitt schon in die Ehe führt. Für dieses neue Lied, da schwärmt jede Senorita, denn jeder hat nun das Gefühl, das Lied bringt sie zum Ziel. Wenn es die Männer hören, sind leicht sie zu betören. Und was die Rumba nicht vollbracht, die Samba hat's gemacht. Und nur weil er den Frauen so gefällt, geht dieser Tanz jetzt um die Welt. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Paul, warum führst du mich in dieses sonderbare Etablissement? Ich dachte, heute essen wir im Ritz. Du führst doch bestimmt wieder etwas im Schilde. Ich? Nein, nein, bestimmt nichts, Schatz. Ich muss nur mal kurz mit dem Besitzer sprechen. Paul, sieh mal, wer da ist. Sieh an, das ist ja Edward Day. Oh, guten Abend, Mr. Temple. Sie hätte ich hier allerdings nicht erwartet. Nun, was das betrifft, ich sehe auch nicht Mr. Day. Wäre ja interessant, wenn wir zufällig aus dem gleichen Grunde hier sind. Ich bin hierher gekommen, weil ich das Auto, das mich über die Brücke drängen wollte, ausfindig gemacht habe, Mr. Temple. Das Auto? Ja, ich meine, ich habe herausgefunden, wem das Auto gehört. So. Spielen Sie noch immer den Amateurdetektiv, Mr. Day? Ja, aber diesmal mit Erfolg, Mrs. Temple. Das Auto gehört Charles Sola, dem Besitzer dieses Lokals. Haben Sie mit Sola gesprochen? Ja, gerade eben habe ich eine Unterredung mit ihm gehabt. Und, was hat er gesagt? Ja, was kann man schon anderes erwarten? Das Auto ist nicht mehr gefahren worden, schon seit mehr als 14 Tagen. Und glauben Sie ihm das nicht? Natürlich glaube ich ihm das nicht. Sie scheinen sehr misstrauisch zu sein, Mr. Day. Zuerst hatten Sie Harkett in Verdacht und jetzt Charles Sola. Selbstverständlich hat Harkett mit der Sache zu tun. Wenn Sie meine Meinung wissen wollen, ich glaube, dass... Mr. Day, ich muss Sie unterbrechen. Bill Harkett ist tot. Tot? Ja. Das glaube ich nicht. Das kann ich nicht. Glaube Sie, Sie machen einen schlechten Witz. Harkett ist erschossen worden. Gestern Morgen, als meine Frau und ich an seiner Hütte angekommen waren. Aber wer hat ihn erschossen? Das wissen wir nicht. Dem Anschein nach war es Selbstmord. Aber auf dem Tisch lag ein Zettel darauf. Was stand darauf? Mit den besten Empfehlungen von Mr. Gregory. War da sonst noch jemand? War sonst noch jemand in der Hütte? Nein, niemand, Mr. Day. Entschuldigen Sie, aber ich brauche einen Augenblick. Ich sitze da drüben in der Ecke, wenn Sie nachher noch einmal mit mir sprechen möchten, dann... Sicher. Entschuldigung. Auf Wiedersehen, Mr. Day. Na, den hat die Nachricht über Harkett aber aufgeregt. Sehr aufgeregt. Irgendwie ist mir dieser Day nicht ganz geheuer. Ach, wer ist dir schon geheuer, Schatz? Oder hast du wieder eine deiner weiblichen Eingebungen? Oh, mach dich nicht lustig. Die haben sich schon oft als richtig erwiesen. Ah, ist nicht zu leugnen. Komm, wir haben uns einen Drink verdient. Oh, eine ganz wunderbare Idee. Was wünschst du? Einen Martini. Zwei Martini. Drei Martini. Jawohl. Guten Abend. Guten Abend, Mr. Sola. Mr. Temple, es ist lange her, dass Sie das letzte Mal im Brasil waren. Ich dachte schon, Sie hätten uns ganz vergessen. Nun, Nachtlokale sind nicht gerade meine Spezialität, Sola. Was bringt Sie denn heute her? Ich wollte Sie sprechen. Welche Ehre. Hätte nicht gedacht, dass ich noch Aufmerksamkeit erregen würde. Aber... Wollen Sie mich nicht zunächst einmal Ihrer Begleitung vorstellen? Oh, entschuldigen Sie, das ist meine Frau. Drei Martinis, Sir. Danke, Madison. Das geht auf meine Rechnung, Mr. Temple. Danke sehr. Nun, auf Ihr Wohl. Cheers. Auf Ihr Wohl, Mr. Sola. Mr. Sola, kennen Sie ein Mädchen namens Virginia van Cleef? Nie gehört. Nur, sie hat gestern Abend hier einen Drink genommen, Sola. Und Sie haben mit ihr gesprochen? Ich spreche mit allen Gästen. Sie war hier mit einem Bekannten von Ihnen, Sir Donald Murdo. Und nun ist sie verschwunden. Und Sie glauben, dieser Mr. Gregory, über den die Zeitungen schreiben, steckt dahinter? Ja. Darf ich Ihnen als ein alter Bekannter einen freundschaftlichen Rat geben? Einen Rat? Kümmern Sie sich nicht um Dinge, die Sie nichts angehen. Es könnte gefährlich werden. Das sagen Sie, weil Sie rein zufällig Mr. Gregory sind? Ich? Sie haben mal Sinn für Humor. Nein, dann wirklich nicht. Mr. Sola? Ja, Madison? Wir werden im Büro verlangt. Ein Telefonanruf. Danke. Entschuldigen Sie mich bitte einen Augenblick. Ja, natürlich. Nun, was hältst du von Sola? Ich würde ihm nicht von hier bis da trauen. Hier, Paul, dein Mantel. Oh, danke, Schatz. Moment. Hello? Hello, Mr. Temple. Hier ist Dr. Wiseman. Oh, hello, Dr. Wiseman. Mr. Temple, entschuldigen Sie bitte, dass ich Sie störe, aber ich bin etwas verwirrt, Mr. Temple. Mhm. Nun, Sie erinnern sich wohl noch, was ich Ihnen in Seaburn erzählt habe über diese seltsamen... Ja. Es ist da wieder so etwas gewesen, was mir nun offen gesagt ziemlich verdächtig vorkommt. Gerade wurde ich von einem Mann angerufen, der sich Professor Rees nannte. Er sagte mir, seine Tochter wäre sehr krank und man habe ihm empfohlen, sich an mich zu wenden. Kennen Sie einen Professor Rees? Ich habe nie von einem Professor Rees gehört. Wie war die Adresse, die der Mann Ihnen gab? 28 Costa Row, Shadwell Basin. Shadwell Basin, ist das nicht im East End? Ja. Frau Doktor, ignorieren Sie diesen Telefonanruf und setzen Sie sich bitte morgen früh wieder mit mir in Verbindung. Ja, ist gut, Mr. Temple. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören, Dr. Wiseman. Was ist passiert, Schatz? Na, das erkläre ich dir später. Jetzt muss ich sofort zu Scotland Yard. Da haben Sie einen aufregenden Abend hinter sich, Temple. Was halten Sie eigentlich von diesem Edward Day? Oh, mir kommt er ganz anständig vor, aber Steve ist er nicht ganz geheuer. Frauen und ihre Eingebung. Mr. Day hat herausgefunden, dass das Auto, das ihn von der Brücke drängen wollte, Charles Sola gehört. Wir haben das schon überprüft. Solas Wagen ist zur fraglichen Zeit in Reparatur gewesen und die Garage bestätigt das. Wenn Day die Nummer richtig gesehen hat, dann müsste irgendjemand den Wagen heimlich herausgeholt haben. Das heißt also, jemand will den Verdacht auf Sola lenken. Verzeihen Sie, Sir Graham. Was gibt's, Sergeant Miller? Sir Donald Murdo möchte Sie dringend sprechen. Entschuldigen Sie bitte, wenn ich hier so einfach hereinplatze, aber... Sir Donald, was ist passiert? Das Mädchen, Virginia Van Cleef, ist wieder aufgetaucht. Es ist also wieder alles in Ordnung. Es geht ihr gut. Es war alles nur ein Scherz, Sir Graham. Ein Scherz? Ja, sehen Sie, in Wirklichkeit ist sie ja gar nicht verschwunden. Sie hat einfach ein paar Freunde besucht. Mhm. Mit anderen Worten, sie hat sie einfach sitzen lassen. Ja, so können Sie das auch ausdrücken, ja. Und der Zettel von Mr. Gregory? Ja, sehen Sie, Virginia hat eine etwas komische Art, Witze zu machen. Sie hat in den Zeitungen über diesen mysteriösen Mr. Gregory gelesen und dachte, es wäre mal ein Ulk, wenn sie mir diesen Streich spielte. Hm. Ja. Sir Donald, warum glauben Sie, hat Mr. Gregory Barbara Wallace ermordet? Warum ich glaube... Ich habe nicht die leiseste Ahnung. Warum glauben Sie, hat er Mildred Dawson ermordet? Was meinen Sie nur? Er ermordete sie, weil er seinen Namen in jeder Zeitung auf dem Titelblatt gedruckt sehen wollte. Er ermordete sie, weil er wusste, dass von dem Moment an der Name Gregory Angst und Schrecken verbreiten würde. Worauf wollen Sie hinaus? Das will ich Ihnen sagen. Sie haben einen zweiten Brief von Mr. Gregory erhalten. In diesem Brief hat er von Ihnen eine bestimmte Geldsumme gefordert. Und Sie organisierten das Geld, zahlten es an Mr. Gregory und Ihre Freundin, Miss Virginia Van Cleef, wurde wieder freigelassen. Das ist Unsinn! Wohin haben Sie das Geld gebracht? Ich sage Ihnen... Wohin haben Sie das Geld gebracht? Ich... Also gut, Sir Donald, dann will ich es Ihnen sagen. Sie brachten es einem Mann namens Professor Rees. Adresse 28 Costa Row, Shadwell Basin. Aber mir blieb doch keine Wahl. Wie viel haben Sie bezahlt? 15.000 Pfund. Du lieber Himmel. Augenblick mal, Mr. Temple. Woher kennen Sie überhaupt die Adresse? Wieso haben Sie gewusst, wohin ich das Geld bringen sollte? Das habe ich nicht gewusst. Das habe ich nur geraten. Aber ich möchte doch vorschlagen, dass Sie uns jetzt erzählen, was genau alles inzwischen passiert ist, Sir Donald. Ich ging ins Hotel, wie Sie es mir aufgetragen hatten, Sir Graham. Mhm. Und ich war ungefähr 10 Minuten in meinem Zimmer, als das Telefon klingelte. Es meldete sich die Stimme von Charles Sola, dem Besitzer des Brasil. Er drohte, dass Miss Van Cleef das gleiche Schicksal ereilen würde wie Miss Barbara Wallace, wenn ich nicht 15.000 Pfund heute um 4 Uhr ins East End bringen würde. Und? Ich habe das Geld überbracht und fuhr dann in den St. James Park. Dort sollte Virginia auf mich warten. Wer hat Ihnen das gesagt? Der Mann in der Costa Row. Diesen Mann, können Sie ihn uns beschreiben? Es war doch viel zu dunkel und ich hatte große Angst, da habe ich nicht so genau hingeschaut. Das müssten Sie doch verstehen, Mr. Temple. Ich fuhr also in den Park und da saß Virginia, wie versprochen, auf einer Bank. Sie war furchtbar blass und ich sah sofort, dass sie... Aber Sie haben doch eben noch gesagt, es gehe ihr gut. Ich habe gelogen, Sir Graham. Sie war in einem furchtbaren Zustand. Anfangs erkannte sie mich noch nicht mal. Sie wirkte, als wäre sie betäubt worden. Ich brachte sie ins Hotel, aber als wir durch die Lobby zum Lift gingen, wäre sie plötzlich beinahe ohnmächtig geworden. Eine Frau und ein junger Mann sprangen sofort von ihrem Tisch auf und halfen mir. Ja, weiter! Gott sei Dank stellte es sich heraus, dass die Frau Ärztin war. Sie nahm alles Weitere in die Hand und brachte Virginia nach oben in mein Zimmer. Und Sie? Ja, der junge Mann, mit dem die Ärztin zusammengesessen hatte, bat mich zu sich an den Tisch. Schien ein ganz netter Junge zu sein, anscheinend ein Ausländer. Und dann? Irgendwann kam Dr. Wiseman wieder zu uns runter. Dr. Wiseman? Ja, so hieß die Ärztin. Sie meinte, dass man Virginia Drogen verabreicht habe. Und der junge Mann, der Sie an seinen Tisch gebeten hat, hat er sich Ihnen vorgestellt, Sir Donald? Ich glaube, aber ich habe leider seinen Namen... Hat ihn Frau Dr. Wiseman vielleicht mit Peter angesprochen? Ja, genau. Aber woher das? Ja, Temple, woher wissen Sie das? Ganz offensichtlich Peter Davis, Sir Graham. Aha. Sie können jetzt gehen, Sir Donald. Ja. Ich muss umgehend Miss Van Cleef befragen. Natürlich, Temple. Sergeant... Ja? Inga, bring Miss Van Cleef in mein Büro. Jawohl, Sir. Keine Sorge, wir wollen Sie nicht allzu lange mit Fragen quälen. Miss Van Cleef, wie wurden Sie entführt, Miss Van Cleef? Ich kann mich nicht richtig erinnern. Sie haben das Hotel doch kurz nach dem Frühstück verlassen. Sie hatten eine Verabredung. Ja. Eine Verabredung in einem Geschäft in der New Bond Street. Zu einer Anprobe. Ja. Sie erinnern sich doch daran. Nein. Nein, nicht. Ja, können Sie sich nicht daran erinnern, ob Sie in das Geschäft gingen oder nicht? Das Geschäft in der New Bond Street. Ja. Ja. Ja, Sie haben recht. Natürlich bin ich in das Geschäft gegangen. Es war ein Kostüm. Ein Kostüm. Ich hatte Anprobe für ein graues Kostüm. Guten Morgen, gnädige Frau. Marcia. Ich bin etwas früher gekommen, Mädchen. Das macht gar nichts. Wir haben alles fertig. Wenn Sie vielleicht ablegen wollen, dann können Sie erst mal die Jacke überziehen. Gerne. So? Oh, sie scheint ein bisschen zu eng. Ach, erlauben Sie mir bitte. Ja, ich glaube, es ist hier ein bisschen... Haben Sie da eine Nadel, Marcia? Ja, ich will nur... Was ist das, was... Was haben Sie gemacht? So, und nun entspannen Sie sich ein wenig. Sie werden sich gleich besser fühlen. Ganz ruhig. Das ist alles, woran ich mich erinnern kann. Ich werde umgehend einen Haftbefehl herausgeben gegen Charles Zola. Und dann nehmen wir uns diesen Laden vor. Sir Graham? Ja. Wenn Sie erlauben, werde ich jetzt Steve abholen und mit ihr einen kleinen Abstecher zum East End machen. Wenn Ihnen jetzt noch nach Ausflügen der Sinn steht. Ich bin neugierig, mir die Costa Row anzuschauen. Mein Gott, der Ort der Lösegeldübergabe. Das hätte ich um ein Haar vergessen. Psst, ich wollte noch mal nachhaken, Inga. Bin ich für dich jetzt der bessere Bulgare oder die bessere Modeverkäuferin? Du klingst irgendwie immer nach Iris Bern. Naja, immerhin klingst du überhaupt nach was. Ich mach die ganze Zeit Türen auf und zu und bin 20 verschiedene Sergeants. Warum zur Hölle nimmt Scotland Yard nicht einfach alle Verdächtigen fest und fragt sie aus, bis einer zugibt, Gregory zu sein? Also ich bin für Waterboarding. Vielleicht bist du ja selber Gregory, Inga. Oh ja, Inga? Ja, das könnte doch sein. Moment, Moment, Moment. Jetzt nochmal für alle. Paul Temple und der Fall Gregory entstand 1949 und daher ermittelt Paul Temple auch in dieser Zeit. Seine Frau Steve ist auf seiner Seite, bekocht ihn und stellt keine Fragen. Eine schöne Tradition. Ja, Schatz. So, Dina Charlie ist lustig, Sir Graham Forbes Alkoholiker und ansonsten gibt es bis zu 10 übliche Verdächtige, Verdächtige mit Namen wie Palmer, Clayton, Harper, Doyle und Roberts. Der Schurke schickt seltsame Botschaften. Es gibt einen schummrigen Nachtclub mit einem schmierigen Besitzer. Deswegen wurdest du, Kai Magnus, ausgesucht. Ich bitte beschenkt. Aber niemals, ich betone, niemals ist Gregory eine Frau. Die Frauen sind ganz einfach Frauen. Ich wiederhole, es gibt viel Traurigkeit in deinem Leben, Bastian. Sag das bitte nicht dauernd. Also bei diesem Leihwagen kennt man sich nicht aus. Wo ist denn nur der Scheibenwischer? Ach nee, hier. Paul, ich verstehe das nicht. Warum nur, glaubst du, hat dieser Professor Rees Frau Dr. Wiseman angerufen? Ich habe dir doch gesagt, warum. Rees meinte, seine Tochter wäre krank und sein Hausarzt habe ihm geraten, sich mit Dr. Wiseman in Verbindung zu setzen. Ja, ich weiß, was er gesagt hat, Paul, aber glaubst du das? Aber Steve, nun sitzt du mit deinen Eingebungen wirklich in der Klemme. Tue ich auch. So, da sind wir. 28 Costa Row, Shadwell Basin. Oh, was für eine schreckliche Gegend. Bist du sicher, dass wir hier richtig sind, Schatz? Ja, das ist schon richtig hier. Nun, Professor Rees scheint nicht zu Hause zu sein. Nichts zu hören im Haus. Also, die Tür ist nicht abgesperrt. Steve? Ja, Schatz? Was hältst du davon, wenn wir uns drinnen mal kurz umsehen? Wenn du meinst. Hallo? Ach, nur eine Katze. Ist hier jemand? Hallo? Ist hier jemand? Komm weiter, Steve. Oh, schrecklich dunkel ist es hier. Verflixt, unsere Taschenlampe liegt im Wagen in der Werkstatt. Das hier fühlt sich an wie ein Vorhang. Halte dich dicht hinter mir, Steve. Man sieht fast nichts. Mein Gott, ist das dunkel. Warte mal, ich habe doch hier irgendwo mein Feuerzeug. Ja. Was ist, Schatz? Was willst du, Paul? Was meinst du? Na, du hast doch meine Hand angefasst, Schatz. Ich dachte, du wolltest etwas. Ich habe deine Hand angefasst? Ja, Schatz. Deine Hand hat meine berührt. Aber meine Hand kann doch gar nicht deine berührt haben. Schatz, ich stehe doch hier auf der Seite. Wieso? Ich stehe hier, Steve, neben dem Vorhang. Ich kann dich unmöglich berühren. Na, aber du hast doch... Jetzt fühle ich deine Hand wieder, Schatz. Jetzt halte ich sie fest. Oder nicht? Halte ich nicht... Nein, Steve. Aber was ist das für eine Hand? Das war der erste Teil, Paul Temple und der Fall Gregory von Francis Durbridge, mit der Musik von Hans Jönsson. Das nenne ich mal einen fiesen Kniff in Ost. Es spielte das Kölner Tanz- und Unterhaltungsorchester unter der Leitung des Komponisten. Es sprachen Janina Sachau, Bastian Pastewka, Inga Busch, Alexis Kara und kann man nicht lesen. Sie hörten eigentlich eine Produktion des Nordwestdeutschen Rundfunks aus dem Jahre 1949. Das war der erste Teil von Bastian Pastewka und Komplizen in Paul Temple und der Fall Gregory von Francis Durbridge. Eingerichtet von Leonard Koppelmann und Bastian Pastewka. Schlageradaption Mike Herting. Ton und Technik Günther Kasper. Regieassistenz Cordula Dickmeis und Andreas von Westfalen. Regie Leonhard Koppelmann. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln mit dem Südwestrundfunk 2014. Dramaturgie Holger Hettendorp.